Und dann habe ich vor nun, ja, im Jahre 2007, vor sieben Jahren, ein Buch veröffentlicht. Und das ist eigentlich der Aufhänger des heutigen Abends, Der lange Schatten des Stalinismus, Sozialismus und Demokratie gestern und heute. Darin habe ich versucht, damals noch 2007, anlässlich des Jahrestags der Oktoberrevolution, zwei Sachen hinzubekommen. Einerseits Texte, die darüber reflektieren, was eigentlich diese Gesellschaft, die aus der Oktoberrevolution entstanden ist, gewesen ist. Daraus habe ich dann ein paar Aufsätze über die großen antistalinistischen Vordenker oder Denker, Isaac Deutscher, Georg Lukács und Leo Kofler, da verfertigt. Und dann habe ich aber eben gleichzeitig mich mit neueren Tendenzen auseinandergesetzt unter dem Titel Vergangenheit, die nicht vergeht, und mich mit Neo, wie ich es genannt habe, Neo- und philostalinistischen Tendenzen in der heutigen Linken auseinandergesetzt. Das hat mir nicht viele Freunde beschert, das muss man, glaube ich, vorweg ganz nüchtern sagen, aber es ist schön, dass das Thema langsam wirklich offensichtlich in die breitere Linke kommt, das war damals noch nicht der Fall. Seitdem beschäftige ich mich sehr intensiv damit, aber ich habe seitdem natürlich ganz andere Sachen gemacht. Ich arbeite seit vielen Jahren als Historiker, im Moment an der Fernuniversität in Hagen, und habe auch ein paar andere Sachen veröffentlicht, vor allen Dingen zu Leo Kofler, einem der vergessenen Marxisten der Nachkriegszeit. Und zuletzt, Anfang dieses Jahres, habe ich ein Buch veröffentlicht, Streifzüge durch das rote 20. Jahrhundert. Da kommt auch ein bisschen Stalinismus drin vor, aber eigentlich überwiegend geht es um die Neue Linke und um die heimatlose Linke und all die Strömungen des sogenannten Dritten Wegs. Dieses neue und das alte Buch habe ich auch mitgebracht, also das könnt ihr auch billiger hier noch erstehen. Also insofern, ich als Historiker und politisch Engagierter nehme mir sozusagen das Recht raus, meine Thesen da entsprechend hier vorzustellen. Und wie gesagt, ich denke, dass die Konjunktur so ist, dass heute das ein bisschen besser verstanden wird, warum ich mich damals sehr echauffiert habe. Heute versuche ich es in der Regel ein bisschen nüchterner, aber mal sehen, manchmal geht einem dann doch die Leidenschaft durch. Also insofern das vorweg zu meiner Person. Das Thema des heutigen Abends ist nur indirekt die Vergangenheit des Stalinismus. Natürlich wird das einfließen, ihr werdet das sehen, aber im Grunde genommen geht es mir um die heutige Zeit, und es geht um das, was ich, wie gesagt, damals genannt habe, noch relativ unsicher, ob und oder wie auch immer. Das ist auch so ein Prozess, aber jedenfalls habe ich es genannt, den Philo- und Neostalinismus. Und ich möchte heute ein bisschen beschreiben, was ich darunter verstehe und worin ich darin das politische und auch sozusagen das intellektuelle Problem sehe. Und da wird es sich nicht ganz vermeiden lassen, natürlich auf die Geschichte zu rekurrieren, auf eine Geschichte, die in der Regel heute bei uns Linken oder bei vielen Linken nicht wirklich bekannt ist. Das ist ein Problem bei der ganzen Diskussion. Das kann ich jetzt aber nicht lösen. Das können wir vielleicht in der Diskussion nachher anschneiden, das eine oder andere. Aber ich kann jetzt kein Seminar halten, was der historische Stalinismus gewesen ist. Aber ich versuche, so ein paar Flöcke zu setzen, damit es vielleicht bei dem einen oder anderen klingelt. Und beginnen kann man und muss man meines Erachtens mit der Feststellung, dass der Stalinismus als Begriff und als vor allen Dingen historische Erscheinung eben eine solche ist, eine historische Erscheinung, ein Begriff, der die sowjetrussische Zeit unter Stalin bezeichnet. In meinen Augen war dieses System, was es damals gab und was lange gewirkt hat, weder kapitalistisch noch sozialistisch, jedenfalls nicht nach den Kriterien der sozialistischen Klassiker, sondern in meinen Augen, das ist eine sehr schwammige Geschichte, aber die ganze Diskussion ist relativ schwammig und es ist eine Annäherung. In meinen Augen war dieses historische System des Stalinismus eine erstarrte Übergangsgesellschaft, also in Anführungszeichen, die von einer aus der Arbeiterbewegung, also der Arbeiterklasse kommenden bürokratischen Schicht organisiert und geleitet wurde. Aber ich sage das nur sozusagen als Hintergrund. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich das Überleben oder das Nachleben dieses historischen Systems, dieses von Stalin, ganz offensichtlich von Stalin, mit Gewalt und Tücke begründete damalige Herrschafts- und Gesellschaftssystem hat nämlich, und das muss man wirklich als erstes, denke ich, hier zur Kenntnis nehmen, in diesen Diskussionen seinen Gründer nicht nur um Jahrzehnte überlebt, sondern ist eben auch in anderen historischen und vor allen Dingen regionalen Kontexten angewendet worden. Also das System, was sich unter Stalin in der Sowjetunion durchgesetzt hat, ist ein System, was eben kein spezifisch russisches der 20er, 30er Jahre gewesen ist, sondern was in den Kernelementen des gesellschaftlichen Aufbaus in ganz anderen Gegenden der Welt sozusagen nachgemacht wurde, mehr oder weniger erfolgreich nachgemacht wurde und eben auch in Russland selbst sein Schöpfer, der den Namen verursacht, um einige Jahrzehnte überlebt hat. Nicht in den Gewaltexzessen der Stalinzeit, aber in allem, was das gesellschaftliche System als solches, als ein Gesellschaft- und ein Herrschaftssystem ausmacht, alle diese Aspekte, die man hier nennen könnte, haben eben diesen Namensgeber überlebt, für mehrere Jahrzehnte, eigentlich bis zum Zusammenbruch dieser Regime. Und insofern ist schon für mich klar, dass es, wenn wir über Stalinismus reden, zwar einerseits den historischen, wie ich es immer dann nenne, den historischen Stalinismus gegeben hat, also dieses historische System unter Stalin, aber der Stalinismus als Begriff hat eine zweite Konnotation und auf die kommt es mir an. Der Stalinismus ist eben eine politische Theorie und Praxis gewesen, die sich eben über dieses historische System weit hinaus entwickelt und entfaltet hat. Es war eine spezifische Art des politischen Denkens und Handelns, dass sich eben sogar praktisch wie auch theoretisch durchaus von der Person Stalins vollkommen lösen konnte. Also man konnte Stalinist nach den Kriterien dieses Systems sein, ohne und gleichzeitig meinetwegen auf Stalin schimpfen und sagen, ich habe mit dem gar nichts zu tun. Also hier deutet sich eben eine analytische Trennung an, dass es eben nicht nur um eine historische Erscheinung geht, sondern um eine politische Theorie und Praxis, die uns sehr viel länger beschäftigt hat. Und obwohl dieser historische Stalinismus und dieser Stalinismus als politische Theorie und Praxis in meinen Augen eben auch auseinanderfallen können, nicht unbedingt zusammen gehören müssen, ist es doch interessant, dass es eine gewisse Logik darin gibt, dass Leute, die ich als so nicht nur Stalinisten, sondern auch als Philo- und Neostalinisten bezeichne, immer wieder, auch wie andere Linke, die gar nicht unbedingt unter diese Rubrik fallen, doch immer wieder dahin kommen, eben diesen historischen Stalinismus doch in welcher Form auch immer zu rechtfertigen. Und das ist, denke ich, der Ausgangspunkt für meine Definition von dem, was ich unter Philo- und Neostalinismus verstehe. Das sind Leute, die eben historisch und politisch-theoretisch von diesem Gesellschaftssystem, wie es sich damals historisch und herauskristallisiert hat, und seiner Herrschaftsideologie eben nicht loskommen, die dem immer noch anhängen, auch danach, und die beides eigentlich versuchen, sowohl das Historische wie auch das Politisch-Theoretische, bestimmte Aspekte, auf die ich noch zurückkommen werde, versuchen zu beschönigen, zu verteidigen, zu rechtfertigen oder gar zu reproduzieren. Das ist für mich die Ausgangsdefinition dessen, was ich unter einem Philo- oder Neostalinisten verstehe. Und es geht mir also um diese Beschönigung, diese Verteidigung, diese Rechtfertigung, das Aufspüren von politischen Logiken, die dann entsprechend verteidigt werden. Und da denke ich, das hat es immer gegeben in den ganzen letzten Jahrzehnten. Also es gab nie eine Zeit, die frei davon war, von solchen Versuchen, das so oder diese Systeme so oder so zu rechtfertigen. Manche sind auch sehr intelligent durchaus, manche sind auch sehr unterschiedlich in der Bandbreite dessen, wie weit man geht in der Verteidigung. Aber hier geht es sozusagen um das grobe Raster. Wenn man sich die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt, sage ich mal, anschaut, das ist eine meiner ersten wichtigsten Thesen, kann man in meinen Augen feststellen, dass es auf der deutschen Linken, und das heißt in der publizistischen Presse der deutschen Linken, in bestimmten Diskussionen, im, sozusagen am linken Stammtisch, dem Internet, wie ich es mal sagen würde, aber auch durchaus in politischen Zusammenhängen, das ist nochmal ein Sonderfall, aber da komme ich vielleicht auch drauf zurück, dass es hier eine gewisse Konjunktur gibt der neuen Apologie dessen, was der historische Stalinismus gewesen ist. Das war in dieser Form vor 20 Jahren anders. Ich glaube, da gibt es eine Entwicklung, die man feststellen muss und über die man nachdenken muss. Und es gibt für mich zwei klassische, herausragende Beispiele für dieses Phänomen, die ich kurz vorstellen möchte. Und das sind zwei Autoren, die überhaupt keine Deutschen sind, die aber in Deutschland eine besondere Konjunktur erlebt haben in den letzten Jahren. Und um die geht es mir, nicht um die Autoren selbst. Und einer wurde auch schon angesprochen von Bernd. Es geht um Luciano Canfora und es geht um Domenico Losurdo. Ich will kurz versuchen darzustellen, was die beiden gemacht haben und warum ich das für ein Problem halte. Luciano Canfora hat, ich glaube, 2005 oder 2006 in Deutschland unter relativ kuriosen Umständen, auf die ich jetzt hier gar nicht eingehen will, das ist eine sehr intensive, exzessive Debatte gewesen, aber er hat ein Buch veröffentlicht über eine kurze Geschichte der Demokratie, sozusagen von der Antike bis heute. Und das ist von einem bürgerlichen Verlag abgelehnt worden. Und dann gab es einen Aufschrei in linken Kreisen, die haben dann gesagt, wir veröffentlichen das aber, es ist veröffentlicht worden bei Papirossa. Der bürgerliche Verlag, ein renommierter, hat gesagt, so ein Buch veröffentlichen wir nicht, das ist Stalinismus, was da drin ist. So, und dann hat Papirossa und viele, viele Leute sind auf die Barrikaden gegangen und gesagt, das ist vollkommen irreal, das ist vollkommen unmöglich, sowas als Stalinismus zu bezeichnen. Sie haben das Buch veröffentlicht und dieses Buch ist ein Renner geworden, der in der linken Presse überwiegend, weitgehend, fast ausschließlich, unglaublich positiv damals besprochen wurde, als von Georg Fülbert eine moderne Grundlegung der Demokratietheorie, die es besser nicht gegeben hat, also sozusagen, also in den höchsten Tönen wurde dieses Buch gelobt. Ich bin da erst dann hellhörig geworden, habe es mir damals angeguckt und untersucht und ich muss sagen, es ist bitter für die deutsche Linke, aber der bürgerliche Verlag hatte recht, in meinen Augen ist das ein wirklich durch und durch stalinistisches Machwerk. Warum? Er schreibt eine Geschichte der Demokratie fast die gesamte Menschheitsgeschichte und er definiert gar nicht da drin, was Demokratie ist, was auch übrigens sehr schwierig ist. Also macht euch mal den Spaß und guckt in die Wörterbücher, wie Demokratie definiert wird. Also das gibt es in der Regel gar nicht, weil das sehr umstritten ist. Nichtsdestotrotz kann man natürlich als Linker da eine gewisse Tradition in Anschlag nehmen und er steht auch in einer gewissen Tradition, aber in einer sehr einseitigen. Und wenn man sich dieses Buch anguckt, dann beschreibt er die Geschichte der Demokratie als eine Geschichte der zunehmenden Manipulation herrschender Eliten. Das heißt, er zeichnet in diesem Buch ein Bild von der Geschichte, dass die Demokratie durch Zufall vielleicht irgendwie in der Antiken, vielleicht auch, weil es irgendein paar wild gewordene Möchtegern-Bürger gab, die da irgendwas eingeklagt haben und die haben dann das Demokratie genannt. Und dann sind aber die schon damals die herrschenden Eliten sehr schnell auf die Idee gekommen, Mensch, das können wir doch ausnutzen für unsere Herrschaftsform und wir können so eine bestimmte Form der Demokratisierung nutzen, um weiterhin an der Macht und an der Herrschaft zu bleiben. Und das zieht er durch die Geschichte bis hin zur bürgerlichen Demokratie. Und er stellt die These auf, im Grunde genommen ist die Demokratie immer schon eine Form von Oligarchie gewesen. So, und da hat er ganz viel Spaß dran, das durchzudeklinieren und zu sagen, was er darunter versteht. Und da stutzt man natürlich dann schon ein bisschen, wenn man ein bisschen gebildet von links kommt, weil natürlich für Aufgeklärte und für Linke die Demokratie natürlich immer auch so etwas gewesen ist. Das ist also keine Neuheit, die er da vertreten hat. Das ist durchaus eine Standardeinschätzung, aber Linke und Sozialisten oder auch aufgeklärte Demokraten, radikale Demokraten haben eigentlich immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass Demokratie immer auch noch etwas anderes war, nämlich eine soziale Bewegung von unten, sozusagen eine machtvolle geschichtliche Bewegung, die sich durchaus heterogen immer wieder neu konzidiert hat, wo man den herrschenden Eliten sozusagen immer wieder etwas abgetrotzt hat, immer mehr ein Stück mehr an Demokratie. Diese Form von Demokratie von unten, sozusagen dieses berühmte Bild von kennt ihr vielleicht von Gracchus Babeuf aus der Französischen Revolution, die Verschwörung der Gleichen, Demokratie als Verschwörung der Gleichen. Diese Idee, diese Geschichte findet in diesem Buch eigentlich keine Erwähnung, und wenn, dann wird sich eher lustig darüber gemacht, weil, wie gesagt, die Geschichte der Demokratie eigentlich nur eine Geschichte der oligarchischen Herrschaftsformierung gewesen ist. Und es findet sich auch keine Verteidigung demokratischer Rechte, Bedürfnisse oder Bewegung in diesem Buch, sondern es ist eine sehr durchgängig lineare Geschichte, wie ich das eben genannt habe. Und es gipfelt dann unter anderem in so komischen Zitaten, die, wenn man sie ernst nimmt, eigentlich nur den Kopf schütteln kann, wo Canfora schreibt, dass für ihn Freiheit und Demokratie, das kommt jetzt in ein Zitat, absolute und letzten Endes hohle Worthülsen sind. Das ist so hingeworfen, das hört sich gut an, und man neigt als Linker immer sehr schnell dazu, oh ja, wow, endlich sagt es mal jemand. Sobald man aber anfängt, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, was sagt er da eigentlich? Und da beginnt das Problem. Canfora steht eindeutig in der Tradition der sozialistischen Demokratie-Theorie. Okay, gut. Ich versuche es gerne. Er steht in der Tradition der aufgeklärten linken Betrachtung, dass Demokratie eben auch als bürgerliche, als demokratische nicht vollständig ist, dass man sie erweitern muss zu einer sozialen Demokratie, dass Demokratie eben nur Sinn macht, wenn sie eben nicht nur politisch gefasst wird. Und da gibt es dann in dieser Tradition, das ist eine sehr hehre Tradition, auch in der ich mich selbst auch sehen würde, aber es gibt einen Fallstrick in dieser Tradition, und die geht nämlich so, zu sagen, wenn wir eigentlich zur sozialen Demokratie wollen, welche Rolle spielt dann eigentlich für uns noch die politische Demokratie? Sprich, es gibt Tendenzen in der Geschichte der Linken zu sagen, eigentlich ist mir die politische Demokratie nicht wichtig, solange ich die soziale Demokratie bekomme. Also hier wird das eine gegen das andere ausgespielt. Das ist eine Tradition, in der steht auch ein Canfora und dekliniert das durch, der eben genau das sagt, politische Demokratie interessiert mich nicht, solange jemand bestrebt ist, eine soziale Demokratie zu errichten. Und jetzt kommt der Clou. Im 20. Jahrhundert hat das wer versucht? Die kommunistische Bewegung hat versucht, eine soziale Demokratie durchzusetzen. Und der zweite Teil seines Buches geht dann über das 20. Jahrhundert, wo er durchgängig versucht, nun dieses als eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, dass eben die kommunistische Bewegung den richtigen Ansatz hatte, nämlich eine soziale Demokratie zu erkämpfen. Und das ist so seine Logik. Alle Elemente, die in dieser Geschichte dieser kommunistischen Bewegung sind, die der politischen Demokratie nicht gerade Genüge getan haben, rechtfertigt er explizit damit, dass er sagt, aber sie haben es ja versucht, eine soziale Demokratie herzurichten, zu errichten. Und das ist sozusagen der argumentative Clou bei ihm, der dazu führt, dass der ganze zweite Teil seines Buches eine wirkliche Apologie dessen ist, was der historische Stalinismus gewesen ist. Also Canfora erzählt da sozusagen die alten Mythen dass Trotzki ein Weltrevolutionär war, der irgendwelche Geheimbünde gegen Stalin gemacht hat, dass irgendwelche anderen Oppositionellen ganz, ganz schlimme Finger waren, die Stalin an den Kragen wollten. Also er fühlt sich genötigt, diese ganze Mythologie des Stalinismus in diesem Buch zu reproduzieren und nimmt in diesem ganzen Kontext dieses System und auch Stalin in Schutz. Das ist die Logik und der rote Gedanken des Buches von Canfora. Dahinter steckt natürlich ein Argument, was wir auch kennen in der Regel, was er, ich weiß nicht, ob er es ganz explizit macht, aber es kommt da drin vor, zu sagen, naja, die bürgerlichen Gesellschaften haben selber so viele Verbrechen gemacht, wenn dann auf dem Weg zur sozialen Demokratie eben auch das ein oder andere Verbrechen historisch bedingt, umständehalber bedingt passiert, kann man das ja nicht ganz irgendwie für falsch erklären. Warte mal kurz, da gab es eine Meldung. Ja, bin ich noch immer zu schnell. Nee, ja, ich habe es nicht ganz richtig verstanden, deswegen wiederhole ich es nochmal kurz und dann mache ich vielleicht das zu sagen. Nee, Fragen am Schluss. Lass ihn bitte erstmal seinen Vortrag halten. Das ist in Ordnung, oder? Ja? Ach so, nee, nicht. Hebst du dir auf? Hast du was zu schreiben? Schreib sie dir auf. Super. Okay. Kannst du vielleicht noch ein bisschen lauter reden? Noch ein bisschen lauter, okay. Und vielleicht können wir das mit dem Getränke einräumen später machen, weil das total. Das ist eine akustische Katastrophe in diesem Raum. Okay. Danke. Also, er versucht sozusagen da die Geschichte der vermeintlichen sozialen Demokratie unter Stalin zu vergleichen mit der Geschichte der bürgerlichen Demokratie und sagt, vor dem Hintergrund kann man das rechtfertigen. Und hier kommt der zweite ins Bunde, der Domenico Losurdo, das ist ein Kollege von ihm, mit dem er eng zusammengearbeitet hat, auf die sich auch aufeinander beziehen. Und Domenico Losurdo ist bekannt geworden mit mehreren Schriften, unter anderem vor anderthalb Jahrzehnten mit einem kleinen Pamphlet und vor zwei Jahren mit einem Buch über Stalin. Und Domenico Losurdo macht Folgendes. Ich versuche mich mal ein bisschen auf dieses letzte Buch über Stalin zu beschränken. Er versucht, diese ganze Geschichte nochmal neu aufzugreifen, und er wettert gegen die vermeintlich herrschende Tendenz, Faschismus und Stalinismus in eins zu setzen. Das sei unverschämt und das könne man nicht vergleichen. Also er versucht sozusagen antitotalitaristisch zu argumentieren, macht dann aber sozusagen dieselbe Logik, denselben Fehler, indem er den historischen Stalinismus, also auch die Person Stalins, vergleicht mit bürgerlichen Politikern und mit bürgerlichen Regimen. Und vergleichen heißt bei ihm gleichsetzen. Also vergleichen ist eine komplizierte wissenschaftliche Sache. Er macht das sehr einfach. Er setzt diese Figuren gleich und sagt, Roosevelt ist verantwortlich für so und so viele Verbrechen in der Geschichte des amerikanischen, was weiß ich, Bürgerkriegs oder sonst irgendwo, Stalin auch, und sind irgendwie gleich. Also so seine Argumentation, wenn eh alles gleich ist, können wir uns doch aussuchen, für was wir sind. Wir sind natürlich für Stalin, weil der hat versucht, etwas Besseres in Gang zu setzen, eine soziale Emanzipationsbewegung in Gang zu setzen und eine antikoloniale Bewegung. Das ist eine sehr einfache Logik, die sich bei ihm durch viele seiner Werke hindurchzieht, und die geht dann so weit, dass bis zur zynischen Erbsenzählerei, und er vergleicht sogar Stalin mit Bill Clinton und sagt, Bill Clinton hat im Irakkrieg so und so viele Verbrechen, ist dafür verantwortlich, und das sind viel mehr als die, für die Stalin verantwortlich ist. Also alles okay, sollen sie aufhören, gegen Stalin zu polemisieren. Wir finden das richtig, was Stalin macht, das sagt er dann alles. Und er sagt dann, der Stalinismus, also auch der historische, war, auch dies ein Zitat, mit allen seinen Schrecken ein Kapitel jenes Emanzipationsprozesses, der das Dritte Reich besiegt hat. Also mit allen seinen Schrecken ist das sozusagen Teil einer Emanzipationsbewegung. Das ist die zugespitzte Logik von Domenico Losurdo in einem Stalin-Buch, was vor zwei Jahren erschienen ist und was wieder mit überwiegend positiver Rezension in der deutschen Presselandschaft beantwortet wurde. Alle großen linken Zeitschriften haben dieses Buch positiv besprechen lassen. Nur in kleinen linken Ghetto-Zeitschriften findet man diverse Kritiken, die in der Regel sehr gut und sehr richtig sind, aber eben sehr abseitig veröffentlicht und auch in der Regel sehr kurz. Ich will das nicht zu sehr in die Länge ziehen mit den beiden Figuren. Bei beiden gibt es ein mal ausgesprochen, mal unausgesprochen eine Logik, die darauf hinausläuft, was im 20. Jahrhundert dort in der kommunistischen Bewegung, speziell in der Sowjetunion, passiert ist, was dort getan wurde, musste getan werden. Das war umständebedingt aufgrund des Bürgerkriegs, des inneren Bürgerkriegs, aber vor allen Dingen auch des äußeren Bürgerkriegs, also aufgrund des Angriffs der USA, der ganzen Alliierten, des Kalten Krieges und so weiter und so. Also alle diese Phänomene, die wir kennen, werden hier aufgefahren, und er geht wirklich so weit zu sagen, das einzige Verbrechen, was man überhaupt im Zusammenhang mit dem Stalinismus davon reden kann, ist das Verbrechen von Katyn, wo polnische Offiziere zu Tausenden ermordet wurden, lange Jahrzehnte ein Geheimnis, dass es sozusagen die Russen waren, wo er gleichzeitig sagt, aber das war ja nicht Stalin, das hat ja jemand anders gemacht. Also auch da, selbst da sagt er, Stalin war vollkommen okay, und das andere war kriegsbedingt. Alle, also wenn man liest, was er über das Gulag-System beispielsweise und über die Morde schreibt, da stehen einem die Haare zu Berge, da gibt es wirklich gar nichts, wo er sich versucht zu verstecken. Er rechtfertigt dies alles sehr offen und in einer Art und Weise, die man bis Anfang der 90er Jahre für eindeutig stalinistisch gehalten hätte in der Argumentationsweise. Heute ist das nicht der Fall. Im Gegenteil, wenn man heute das so sagt in der Öffentlichkeit, und das ist eine meiner Erfahrungen, aber ich kenne auch ein paar andere Leute, die vergleichbare Erfahrungen machen, wenn man in der Öffentlichkeit darauf hinweist, dass dann da doch vielleicht was dran ist an diesen Vorwürfen, dann wird man ziemlich schnell überhäuft mit sehr massiven Vorwürfen, dass das vollkommen Unsinn sei, vollkommen Hanebüchen und so weiter und so fort. Und das ist etwas in meinen Augen Neues. Nicht die Thesen als solche sind neu. Wer sich mit dieser Geschichte beschäftigt, findet in all diesen Büchern, die ich genannt habe und vielen anderen, die ich noch nennen könnte, überhaupt keinen neuen Gedanken. Das ist alles alt. Das kennt man aus vielen, vielen anderen Büchern. Aber was neu ist heute, ist A, die Selbstverständlichkeit und auch das Selbstbewusstsein, mit der diese Sachen neu aufbereitet werden, und vor allen Dingen die Bereitschaft auf der deutschen Linken, so etwas nicht nur zu lesen, sondern auch zu verteidigen. Also Canforas Buch ist mittlerweile, glaube ich, in der 5. Auflage erschienen, sogar mit einem Nachwort von Oscar Lafontaine, der sich darüber auslässt, wo man daraus eindeutig hervorgehen kann, dass er das Buch gar nicht gelesen hat, sondern weil er das gerade Gegenteil von dem sagt in seinem Nachwort, was in dem Buch drinsteht. Lafontaine preist die direkte Demokratie, während Canfora sich über die direkte Demokratie nur lustig macht. Also das ist, geht so weit. Aber wie gesagt, das ist 5. Auflage. Das Stalin-Buch, das nun wirklich nicht nur versteckt, sondern ganz offen eine Apologie des historischen Stalin ist, ist nach einem Jahr in der 2. Auflage. Wer von euch ein bisschen Bescheid weiß über linke Buchverlage, der weiß, eine 2. Auflage ist schon fast eine Adelung. So, wenn man nicht vielleicht gerade Hart oder Negri heißt oder Slavoj Žižek, so, das ist dann was anderes. Aber für solche Leute, also das ist eine, man kann sagen, das ist ein Massenpublikum, was hier findet. Das sind natürlich keine Zigtausende, also nicht, dass man das falsch versteht, aber es ist ein Massenpublikum, was diese Bücher finden. Und sie finden unglaublich viele Rechtfertiger, und zwar namhafte Leute, die ich durchaus ernst nehmen würde, normalerweise, die aber das hier offensichtlich verteidigen. Das ist neu, und das, denke ich, ist das Phänomen, um das es geht und gehen sollte. Ich mache es mir insofern einfach, weil ich mich auf solche Bücher kapriziere und auf publizistische Debatten. Kann man natürlich einwenden, naja, was heißt das schon politisch? Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen schwieriger diskutieren. Es gibt solche ähnlichen Diskussionen natürlich auch in der Linkspartei, um die Linkspartei, auch in anderen Kreisen, in der DKP, in der MLPD. Die MLPD hat Domenico Loseau das Stalin-Buch hochgepriesen ohne Ende, nebenbei gesagt, auch nicht uninteressant. Aber dann könnte man das ein oder andere diskutieren über, wie die Mauer gesehen wird in Kreisen der Linken. Wir haben vor ein paar Jahren eine große Diskussion gehabt, wo Linke wie selbstverständlich gesagt haben, natürlich kann das passieren, dass Sozialismus durch Mauern gesichert werden muss. Kurz vorher gab es eine Bundestags- oder Landtagsabgeordnete der Linken, die gesagt hat, natürlich können wir uns Sozialismus nur mit Geheimdienst vorstellen. So, das sind alles so Sachen, die hochkommen, die natürlich die bürgerliche Presse leidlich ausschöpft und ausweidet, weil in der Tat man da hinterher fragen kann, ja, was heißt das eigentlich, was ist denn das für ein Sozialismusbild, was da drin steckt? Aber die übliche Reaktion ist, ja, aber wenn die Bürgerlichen das kritisieren, dann müssen wir uns aber zurückhalten. Ne? Also das findet man sehr häufig als Argumentation, und das ist eine klassisch-historisch-stalinistische Argumentation, die es schon in den 30er Jahren gegeben hat, als die Leute, die erstmals die Linken kamen, zu sagen, was macht ihr da? Da haben sie gesagt, ihr dürft uns nicht hier öffentlich angreifen, weil ihr nützt dem Klassenfeind. Das ist altes stalinistisches Denken, das ist heute wieder üblich. Das ist das Problem, um das es geht. Und dieses Problem hat mehrere Ebenen. Das Problem ist natürlich ein moralisches. Es ist auch nicht gern gesehen, unter Linken mit Moral zu argumentieren. Ich tue das sehr gerne. Ich glaube, da sind wir an einem guten Beispiel. Warum? Weil ein Geschichtsbuch, was diese Geschichte wieder aufarbeitet und diese Argumente nochmal neu reproduziert, sagt natürlich erstens, es ist richtig, wie es gelaufen ist. Und zweitens, das ist noch gewichtiger, die Opfer, um die es da geht, sind, kann man ja betrauern, aber irgendwie dann doch zu Recht. Und das, finde ich, das ist eine Frage der Moral. Wenn man sich mit dieser Geschichte auseinandersetzt, wenn man weiß, dass Stalin mehr Kommunisten umgebracht hat als Hitler, wirklich, zahlenmäßig, wenn man sowas weiß, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, dann ist natürlich eine solche Argumentation ein Schlag ins Gesicht all derer, die dermaßen gestorben sind und derer, die in deren Tradition noch leben oder denken. Das ist sozusagen durchaus eine Frage der politischen Moral. Aber darauf will ich gar nicht hinaus. Was mir noch viel wichtiger ist, ist, was heißt das für politische Theorie und Praxis? Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass diese beiden Bücher eine so sachlich wichtige Rolle spielen. Denn es geht im ersten um unser Demokratieverständnis und im zweiten um unser Geschichtsverständnis, also um die eigene sozialistische Vergangenheit. Und in beiden argumentieren Canfora, Losurdo und all ihre Anhänger in einer Art und Weise, die uns ein Problem bereitet. Und wenn ich das auf den Punkt bringen will, sind wir da natürlich bei der Diskussion, wie schätzt man als Sozialist oder als aufgeklärter Radikaldemokrat oder als Linker oder wie auch immer, ganz breit gefasst, welche Lehren zieht man aus diesem 20. Jahrhundert, um das es hier geht? Ich finde, da kann man auch lange drüber reden. Ich halte mich da an einen Marxisten, den ich schon genannt habe, über den ich viel gearbeitet habe, Leo Kofler, der schon vor 60 Jahren versucht hat, so jetzt sehr grob, eine zentrale Lehre aus der stalinistischen Entartung der sozialistischen Bewegung, muss man wirklich so sagen, zu ziehen. Und er hat im Jahre, kurz nach dem Krieg, im Jahre 1950, zum ersten Mal davon gesprochen, das ist eine Art Theorie, ist vielleicht falsch gesagt, mehr ein Bildnis. Er hat gesprochen von den drei Formen der Freiheit. Und das war seine Lehre aus dem Schicksal sozusagen der kommunistisch-sozialistischen Bewegung, auch der sozialdemokratischen Bewegung der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er hat gesagt, eigentlich ist die sozialistische Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert angetreten, oder umgekehrt, wenn man historisch auf die Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft, in der wir nun ja schon seit langem uns bewegen, der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft guckt, was kann man ihr historisch wirklich zugute halten? In der Tat einiges, aber vor allen Dingen das, mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft ist eine, wie er es nennt, welthistorisch erste, eine neue Form von Freiheit entstanden. Eine erste welthistorische Form von Freiheit, und das ist die politisch-rechtliche Freiheit, die staatsbürgerliche Freiheit. Also Freiheiten von Wahlen, von Pressefreiheit, von Rechten, von individualen Rechten, die es in der Geschichte in dieser Form bis dahin nicht gegeben hat. Das war, egal für wen, für alle Bürger, ein historisches Novum, und zwar ein historischer Fortschritt, eine historische Errungenschaft. Das hat er genannt, die erste welthistorische Form einer politisch-demokratischen Freiheit. Und er hat gesagt, die sozialistische Arbeiterbewegung hat aber gemerkt, dass das eben eine beschränkte Form von Freiheit ist und ist angetreten, sozusagen eine zweite welthistorische Form von Freiheit umzusetzen. Und das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe, die sogenannte soziale Demokratie. Also diese individualrechtlichen Freiheiten weiterzutreiben zur sozialen Realität der Menschen, die eben nicht damit unbedingt betroffen werden. Die Ausweitung dieser Form von Demokratie, das war in seinen Augen diese Form von zweiter welthistorischer Form von Freiheit. Und er hat eben, und da kommt der Clou rein, und er hat gesagt, wenn man diese beiden Formen betrachtet, sind das eigentlich zwei negative Formen von Freiheit. Die bürgerliche Freiheit schützt das Individuum vor Repression vor absoluten undemokratischen oligarchischen Tendenzen, jetzt etwas platt gesagt. So, es ist aber eben eine rein negative Freiheit. Sie lässt die sozialen Unfreiheiten und Unrechtssituationen. Und umgekehrt ist die soziale Freiheit versucht, eben die Arbeiterklasse und die gesamte Bevölkerung vom sozialen Elend zu befreien. Aber da ist eben nicht klar, wie ist eigentlich das Verhältnis zur politischen Freiheit. Und er hat gesagt, genau das kann man im 20. Jahrhundert beobachten. Das ist das Schicksal der sozialistischen Bewegung. Man hat versucht, diese soziale Freiheit umzusetzen, indem man sozusagen die politische Freiheit für weniger wichtig gehalten hat. Man hat also beides gegeneinander ausgespielt. Man hat beide Formen von Freiheiten gegeneinander ausgespielt, obwohl in der ursprünglichen sozialistischen Idee, nicht nur bei Marx, bei allen frühen Sozialisten, immer die Idee war, es müssen diese beiden Freiheiten zusammenkommen, um etwas Drittes zu gebären. Und das ist dieses alte radikal-humanistische Idee einer vollseitigen Entfaltung der Persönlichkeit in der Geschichte. Die ist eben sozial, die ist individuell, die umfasst Politik, die umfasst Soziales, Ökonomie, kulturell, die umfasst den ganzen Menschen. Das war die ursprüngliche soziale Idee. Und im 20. Jahrhundert ist es passiert, dass die sozialistische Bewegung in ihrer sozialdemokratischen wie in ihrer kommunistischen Form sozusagen beides, diese dritte Form schlicht und einfach vergessen hat und die anderen beiden Formen gegeneinander ausgespielt hat. Die Sozialdemokraten haben nichts anderes gemacht, als die Arbeiterbewegung in die bürgerliche Demokratie, in die politische Demokratie zu integrieren. Das ist eine historische Errungenschaft, aber eine sehr begrenzte. Die kommunistische Bewegung hat sozusagen eine soziale Freiheit versucht umzusetzen, zu dem Preis, die politische Freiheit fallen zu lassen. Also hier gegeneinander ausgespielt. Und das Elend sozusagen des Sozialismus im 20. Jahrhundert war eben diese dritte Ebene, das Gemeinsame zu vergessen. Und da müsste man dran anknüpfen. Das ist diese dritte welthistorische Form von Freiheit, die für ihn die zentrale Lehre ist für Sozialisten aus diesen Verhältnissen. So, und wenn wir das jetzt zusammenbringen, ist klar, dass wenn man auch heute noch das kann man auch für die Sozialdemokratie durchdeklinieren, aber jetzt bleiben wir mal bei der kommunistischen Bewegung. Wenn wir also diese Verhältnisse beschönigen, rechtfertigen und auch politisch-theoretisch sozusagen danach abklopfen, dann wiederholen wir denselben Fehler. Also wir trennen etwas, was zusammengehört, und damit wiederholen wir denselben Fehler und sind von vornherein diesmal eigentlich die Verlierer, weil die Bevölkerung in der Regel natürlich nicht doof sind. Die haben auch gelernt, man findet heute keine Mehrheiten in der Bevölkerung mehr für solche Formen von despotischem, von autoritärem, sozialistischen Gebaren. Ob man das nun gut findet oder nicht, es ist einfach nicht mehr mehrheitsfähig. Und Kofler hat damals gesagt, deswegen muss jeder neue Sozialismusversuch, und den muss man haben natürlich als Sozialist, muss entweder demokratisch sein oder er wird gar nicht sein. Das war seine Lehre. Wenn man also sozusagen diese Geschichte jetzt nochmal neu aufrollt, sich dieser Geschichte in dieser Form zuwendet, wie Canfora, Losurdo, Fülbert, wie sie alle anderen heißen, wie Hans-Heinz Holz und was weiß ich, ich könnte jetzt viele Namen nennen, dann hat man eigentlich die zentrale Lehre nicht begriffen, und dann wiederholt man dieselben Fehler, aber diesmal ohne Aussicht überhaupt auch nur annähernd Erfolg zu haben, sondern man bleibt einfach in der Isolation weiter. Darüber könnte ich natürlich noch jetzt lange, lange ausgiebig ins Detail gehen, aber ich will sozusagen zum Abschluss den Dreh kriegen und nochmal sagen, also das scheint mir der politische Kern zu sein, der sich dann nämlich auch wieder politisch niederschlägt. Wer nicht begriffen hat heute, ein deutscher Linker, der nicht begriffen hat, dass man mit einem Geheimdienst keinen Sozialismus aufbauen kann, dass man mit einer Mauer keinen Sozialismus aufbauen kann, selbst wenn man es wollte, der hat eben nicht begriffen, was passiert ist in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine sehr bittere, sehr harte Lehre, aber in meinen Augen vollkommen unanfechtbar. Die Leute schätzen politische Demokratie wert. So, und wenn man das nicht begriffen hat, dann hat man ein wirkliches Problem, ein politisches Problem und sowieso auch ein intellektuelles Problem. Aber warum haben wir es plötzlich wieder mit solchen Apologien zu tun und warum kommen die an? Und ich glaube, auch das muss man sich fragen, und das ist eine wichtige Frage. Warum will diese Vergangenheit wirklich nicht vergehen? Man könnte ja sagen, okay, was interessiert mich Stalin, ne? Könnte man sagen, aber nein, Leute fühlen sich bemüßigt, Bücher über Stalin zu schreiben, diesen Inhaltes. Man könnte sagen, okay, jetzt haben wir das gelernt, jetzt machen wir es anders, aber sie machen es nicht. Wie muss man das verstehen? Und die klassische bürgerliche Antwort darauf, also wenn man heute in die Presse guckt oder wenn sich die Leute lustig machen über diese neostalinistischen Tendenzen, die sagen, naja, das sind alles die Altbacken, das sind die Ewiggestrigen, die haben es nicht kapiert, das sind ja vielleicht sogar noch Leute, die von diesen Systemen herkommen, die noch davon profitieren. Ne? Also sozusagen, das ist einfach noch ein historischer Rest. Es gibt auch eine Tendenz auf der Linken, das so zu sehen. Das ist auch gar nicht verkehrt, es gibt das ja. Wir sind ja noch konfrontiert mit Leuten, die in diesem System groß geworden sind, die in diesem System gelernt haben zu denken. Das ist gar nicht verkehrt, aber es ist nicht die ganze Wahrheit und es ist vor allem nicht die wichtigste Wahrheit, weil ich habe wirklich im letzten Jahrzehnt festgestellt, bei diversen Veranstaltungen, die ich gemacht habe, es sind vor allem junge Leute, die darauf abfahren. Und das ist etwas, worüber man nachdenken muss. Es sind nicht die Alten. Und das, auch das hat in meinen Augen seine Logik. Es ist eben nicht die historische Altlast, die gibt es auch. Die soll man nicht unterschätzen. Die osteuropäischen Verhältnisse sind noch nicht so lange kaputt. Wir haben als mit Ostdeutschland ein gehöriges Teil geerbt davon. Natürlich ist das ein Teil dessen, woraus sich diese neuen Diskussionen speisen. Das darf man nicht vergessen. Aber es ist in meinen Augen nicht der wesentliche Teil, weil wenn man versucht, die politische Theorie und Praxis des Stalinismus abzuklopfen, dann kommen wir sehr schnell zu dem eigentlichen Gehalt, dem aktuellen Gehalt, weil wir dann feststellen, der Stalinismus war eine von vielen, nicht die einzige, aber eine von vielen Varianten eines linken, antidemokratischen, und zwar radikal antidemokratischen Denkens, der gesagt hat, uns ist scheißegal mit welchen Mitteln, solange wir dem und dem selbst erklärten Ziel dienen, ne, der Weltrevolution, was auch immer sozusagen, und das verkörpert sich in unserem Politbüro, in dieser und dieser Person, solange das der Fall ist, solange sind alle Mittel gerechtfertigt. Das ist einer der Kernelemente des stalinistischen Denkens und das ist ein politisches Denken das heißt, wenn es konfrontiert ist, und das ist eben die andere Seite der Medaille, mit der wir es zu tun haben, nämlich der Kritik der herrschenden Verhältnisse. Wir haben es in den letzten 2-3 Jahrzehnten mit einer zunehmenden Aushöhlung unserer Demokratie zu tun. Das ist ja ein leidliches Thema. Also die klassische politische Demokratie ist heute nicht mehr das, was sie vor 25 Jahren gewesen ist. Und sie ist schlechter, jetzt im Sinne von Partizipation. Es gibt eine Aushöhlung dieser demokratischen und vor allen Dingen auch der sozialstaatlichen Errungenschaften. Auch das ist hier sozusagen nicht nur eine politische Frage, sondern auch eine soziale Frage. Wir haben eine Erosion des Sozialen, eine Erosion der politischen Demokratie. Wir haben es zunehmend bei breiten Teilen der Bevölkerung mit etwas zu tun, was ein anderer moderner Denker genannt hat, die Abscheu vor der Demokratie. Also wir haben es mit Tendenzen der Entdemokratisierung zu tun, realen Tendenzen, und die werden von der Bevölkerung beantwortet mit einem Desinteresse, weil sie haben keinen Einfluss mehr, sie sehen keinen Einfluss mehr, sie hätten es vielleicht noch gern, aber sie sehen keinen, so, und sie fangen an, selbst entsprechend zu sagen, okay, scheißegal, so, dann will ich wenigstens mein doppeltes Hartz IV oder was auch immer, meine sozialen Errungenschaften. Und diese Form von Veränderung in der bürgerlichen Gesellschaft, von Entdemokratisierung, von Entsozialstaatlichung, das ist der gesellschaftliche Humus, in dem sozusagen verschiedene Formen von linken, antidemokratischen Denken wieder hochkommen. Und der Stalinismus ist eine Form davon. Und deswegen ist das für mich eine sehr moderne Variante, die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat, die nichts mit der Geschichte zu tun hat, wo Leute plötzlich hinkommen, eben die klassische Sache, ja, aber damals haben wir wenigstens noch alle einen Job gehabt. So, ne? Damals konnten wir uns wenigstens das leisten. Das ist ja nicht verkehrt, aber es ist eben eine sehr krude Hälfte der Wahrheit, höchstens eine Hälfte der Wahrheit. Das ist aber der moderne zeitgenössische Nährboden, wo Leute dazu getrieben werden zu sagen, okay, ich hasse diese bürgerliche Gesellschaft, die immer undemokratischer wird, die immer unsozialer wird. Und da gibt es Leute, die haben mal was anderes versucht, und dann verteidige ich das eben auch. Und dann, wenn ich das nicht so ernst meine, okay, da kann ich notfalls in der Diskussion ja auch wieder zurückziehen, aber im Grunde genommen war das doch richtig, was die gemacht haben. Das ist sozusagen der gesellschaftspolitische Humus, um den es hier geht. Das ist der zeitgenössische Nährboden, der aber eben in meinen Augen den zentralen Fehler wiederholt, der nicht kapiert, dass soziale, sozialistische Emanzipationsprozesse nie nur sozial sind, immer auch demokratisch, immer politisch sind, immer kulturell sind, dass sie sozusagen auf den ganzen Menschen zielen. Das wird eigentlich damit konterkariert und hier wird ein Denken aktualisiert, den man nur als in meinen Augen autoritären und erziehungsdiktatorischen Kurzschluss fassen kann und muss. Das heißt, es ist mir eigentlich egal, Hauptsache eigentlich die Verhältnisse bessern sich und wenn mir das jemand, eine Gruppe verspricht, dann okay, dann können wir darüber freundlich diskutieren. Das denke ich, das ist der Mechanismus, um den es geht. Aber eben in meinen Augen ist das eine Form von politischer Regression, eine Form von politischer Halbheit, die nicht kapiert, was eigentlich passiert ist im 20. Jahrhundert. Und wenn man das politisch versucht umzusetzen, ist es eben eine Politikform, die dabei rumkommt, die eben den Linken allein eben deshalb schon nicht helfen kann, keinen Ausweg bieten kann aus ihrer historischen Krise, weil es eben gerade diese autoritäre Form, diese erziehungsdiktatorische Form von linker, vermeintlich linker Politik gewesen ist, die eben die Linke in diese schwierige Lage überhaupt gebracht hat. Das ist der Punkt, um den es geht. Das heißt, man kann über einen neuen Sozialismus nicht diskutieren, ohne gleichzeitig, und zwar grundsätzlich gleichzeitig, ohne über eine Idee von radikaler Demokratie zu reden. Und das beißt sich prinzipiell per se und in jeder Form mit diesen Diskursen, die hier auftauchen. Es sind Formen, die oftmals gar nicht ernst gemeint sind, wenn man die Leute fragt, sondern das hat immer so einen spieltheoretischen Charakter. Ich kenne das noch aus Anfang der 90er Jahre. Damals hieß es da auf der Linken, wir sind die Kraft der Negation. Das ist ein sehr schönes Bild, weil oppositionelle Politik beginnt immer, indem man erstmal sagt Nein. Das ist sozusagen der Grundpunkt. So, aber oppositionelle Politik wird zum Problem, wenn es bei dem Nein bleibt. Weil was heißt dieses Nein? Was ist das Nein? Und das ist sozusagen die Kraft der Negation. Man nimmt wahr, dass diese bürgerliche Gesellschaft, deren Gegner man ist, hat bestimmte Gegner und die verteidigt man entsprechend. Das ist eine ganz alte, klassische, alles andere als neue Methode. Und das widerspricht eben der Lehre, die Sozialisten oder Linke oder auch radikale Demokraten zu ziehen haben aus dem 20. Jahrhundert. Und das ist eben, dass Emanzipation sowohl sozial wie politisch wie kulturell ist, dass Emanzipation nur radikal demokratisch stattfinden kann durch umfassende Selbsttätigkeit der Menschen selbst, indem sie sich selbst bewegen und eben nicht, indem sie das delegieren, was sie gerne möchten. Und das ist das Problem, um das es geht. Und dieser Aufgabe sollten sich alle Sozialisten entsprechend kümmern. Also auch hier wieder, wenn ich jetzt sage Sozialisten, meine ich eigentlich alle im weitesten Sinne des Wortes. Das ist eine Herangehensweise, eine politische Herangehensweise, die vollkommen konträr steht dazu. Und das ist jetzt sozusagen der letzte Gedanke, aber in meinen Augen eben nicht nur eine Sache der Vergangenheit ist, es ist nicht nur eine Sache der Aufklärung für uns, wenn wir nur gut genug Bescheid wissen über die Vergangenheit, dann können wir diese Probleme klären. Das auch, wir wissen relativ wenig darüber, wir beschäftigen uns kaum noch mit dieser Vergangenheit. Aber wenn man diese neuen Tendenzen richtig verstehen will, dann sind es eigentlich in meinen Augen Zukunftstendenzen, weil es Tendenzen sind, die jede emanzipative Politik oder mit der jede emanzipative Politik konfrontiert ist, wenn sie die hiesigen Verhältnisse verändern will. Weil dann ist man gefordert, darüber nachzudenken, mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden, mit welchem Geschichtsbild. Und das ist die Diskussion, die ich da gerne stärker anstoßen möchte. Und insofern denke ich, dass dieses Bild des langen Schatten des Stalinismus wird im Allgemeinen verstanden als ein Schatten eben aus der Vergangenheit, aber ich sehe ihn eher als einen Schatten sogar eben aus dieser Zukunft, weil, wie gesagt, alle Formen von linker Politik, die auf Veränderung des Status quo aus sind, sind damit konfrontiert, über diese Frage zu diskutieren, und zwar gänzlich in einer anderen Richtung als diese genannten Figuren. Deswegen, damit will ich es erstmal belassen und stelle mich dann den kritischen Nachfragen und kann vielleicht das eine oder andere auch noch in der Diskussion ein bisschen besser vertiefen. Aber wie gesagt, es ist ein wirklich sehr großes Feld, ein sehr, sehr umstrittenes Feld. Ich hoffe, es ist so halbwegs klar geworden, worauf ich hinaus wollte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.